Die Haushaltung Gottes, Band 1, Kapitel 121. Lamech und Matusalah unterhalten sich über den Fremdling Asmael. 22. Juli 1841. Es fragte aber auch der sehr gern redende Lamech seinen Vater Matusalah, sagend nämlich: Höre, Vater, so unsere Väter gar wohl miteinander heimlich Worte tauschen, während der Erzvater Adam solches doch gewisser Art allen untersagt hat, was meinst du denn, sollen allein wir dieses Gebot unverbrüchlich halten oder auch die Väter? Wenn ich aber übrigens nur einigermaßen recht verstanden habe, so deucht es mich, dass der Adam darin keinen Unterschied gemacht hat, so aber dessen ungeachtet die Väter dennoch miteinander reden und verstehen jegliches Gebot doch besser denn wir, so bin ich der Meinung, dass darob auch wir unbeschadetermaßen miteinander so ganz stille ein paar Worte wechseln können, und zwar namentlich wegen Asmael. Denn siehe, es fängt mich nun gar gewaltig im Herzen zu jucken an, über diesen Asmael mich zu besprechen. Ja, für wahr, es kommt mir wohl gar vor, als müsse ich ohne Unterlass von ihm zu reden anfangen. Ich sage dir, lieber Vater, dieser junge Mensch fängt an, mich ganz außerordentlich zu Herz drängen. Ja, er kommt mir immer unerforschlicher vor. Man sieht ihn so vom Gesichte gar nicht an, als wäre er so etwas Außerordentliches. Aber wenn er zu reden anfängt und sein Wort dann schneller denn ein Blitz tatkräftig zu wirken anfängt, als dann muss gewiss jedem ganz sonderbar zumute werden. Ich muss dir sagen, dass ich ihn schon so lieb gewonnen habe, dass ich mir nun auch schon gerade also vorkommt, als wäre mein Herz geradezu an das Seinige angewachsen. Siehe, also möchte ich dann stets plaudern von diesem lieben, jungen Asmael. Siehe, wie anspruchslos und wie überaus demütig bescheiden er doch hinter uns mit dem alten, aber doch noch sehr munter scheinenden Abedam daherschreitet. Und siehe, wie wunderbar leicht er nun geht. Ja, manchmal kommt es mir wahrhaftig vor, als berühre er den Boden mit seinen Füßen gar nicht. O Asmael, du überholder, lieber Fremdling, wie unaussprechlich lieb bist du mir geworden. Möchtest du doch auch an meiner wie am Abedams Seite wandeln, wie unaussprechlich glücklich wäre dann ich. O Vater, vergib mir, so ich dir etwa schon lästig geworden bin mit meiner Zunge. Aber was kann ich da für, sagst du doch allzeit selbst, wo es im Herzen brennt, da siedet es im Gefäße der Liebe und im Munde fängt es dann an überzulaufen. Siehe, also auch ist es nun bei mir. So du aber auch etwas reden möchtest, da rede nur zu. Ich will dir gar gerne mein Ohr leihen, aber nur vom Asmael musst du reden. Amen. Und der Matusalah ermannte sich und sagte zu seinem Sohne Folgendes: Mein geliebter Sohn Lamech, höre, obschon es zwar wohl in der Ordnung ist, dass ein Vater belehrt seinen Sohn, entweder so er sieht, dass der unerfahrene Sohn Unkluges und völlig Unbescheidenes tut, oder der Sohn kommt bittend zum Vater, um sich aus dessen Erfahrungsvorratskammer etwas Dienliches zu holen. Aber sage und begreife es selbst wohl, was etwa dann zu machen sein möchte. So der Sohn kommt zum Vater und bittet ihn, dass er ihm etwas geben möchte aus der Erfahrungsvorratskammer. Der Vater aber alsdann zum Sohne sagen muss: Lieber Sohn, siehe, in diesem Punkte sind unsere Kammern gleich alt, und es hat keine vor der anderen auch nur irgendeinen allergeringsten Vorzug, da unsere Augen zugleich an diesem heutigen Tage ein und denselben Asmael zum ersten Male auch ganz zu gleicher Zeit erschaut haben. Siehe, was du über diesen höchst merkwürdigen jungen Menschen zu reden weißt, eben dasselbe weiß auch ich. Nur ist meine Zunge nicht also beugsam wie die deinige, um die inneren Gefühle über Asmael dir gleich in wohlverständliche Worte zu wandeln und sie dann stromweise über die Lippen fließen zu lassen. Damit du aber deinen Vater doch nicht ganz umsonst über Asmael zu reden sollst aufgefordert haben, siehe, darum ist mir gerade jetzt ein guter Gedanke in den Sinn gekommen. Und dieser lautet also: Gott hat dem Menschen zwar wohl zwei Augen gemacht und zum Schauen der Außendinge gestellt, aber dessen ungeachtet sieht er mit zwei Augen nicht mehr als mit einem. Beide aber erleichtern sich doch gegenseitig den Schaudienst. Also hat er ihm auch gemacht, zwei Ohren zu vernehmen die Stimme der Außenwelt. Und doch vermag niemand mit diesen zwei Ohren mehr zu vernehmen als mit dem einen, nur unterstützt da auch das eine das andere. Also auch steht es mit dem Geruchssinne. Eines hilft dem anderen. Aber nur einen Geschmackssinn und nur einen Gefühlssinn hat Gott dem Menschen gegeben, damit er jedes für sich wohl unterscheidend schmecke und empfinde. Siehe, von diesen zwei letzten Sinnen steht jeder für sich unabhängig da. Also steht es auch mit dem Menschen. Das Schauen haben wir gemein wie das Hören und also auch die feinere Wahrnehmung oder den beschaffenheitlichen Eindruck, welchen die Dinge auf uns machen. Aber was dann die Beurteilung eines Dinges anbelangt und die Empfindung, da hat ein jeder sein eigenes Zelt, wonach sich dann auch die Beurteilung und die daraus entstehende Empfindung bildet und artet. Siehe, gerade also auch steht es mit uns Zweien. Wir haben beide dasselbe gesehen, beide dasselbe gehört und auch sicher beide ganz dasselbe am Asmael wahrgenommen und gleichen in diesem Punkte den Pflanzen und dem Grase, den Gesträuchern und den Bäumen, da alle auch dasselbe Licht, dieselbe Wärme und denselben Regen einsaugen. Aber wie sieht es hernach mit der inneren Verarbeitung und mit dem Produkte aus? Siehe, lieber Sohn, da waltet hernach ein gewaltiger Unterschied. Desgleichen steht es auch mit unserer inneren Auffassung, Beurteilung und Empfindung. Sie kann gerecht, aber auch ungerecht sein oder zeitig oder aber auch zum öftesten unzeitig. Warum aber sollen wir uns vor der Zeit verderben, so wir uns anstopfen möchten mit unseren unzeitigen Urteilen und ähnlichen Gefühlen daraus? Daher ist es vorderhand ja allzeit besser, dass wir diese neuen Pflanzungen in uns eher lassen, zur vollen Reife gelangen und dann erst, so wir in uns eine Vollreife gewahren, sehen, ob die Früchte den anderen auch werden wohlschmeckend und dann gedeihlich werden. Wer da redet über ein Ding, das in ihm noch zu keiner Reife gekommen ist, der ist ein Tor. Denn jede Rede ist eine Lehre, bald über dies und bald wieder über jenes. Welchen Nutzen aber wird ein unreifer Lehrer oder Redner stiften? Oder wen wird er wohl nähren mit seinen unreifen Früchten? Oder welchen Segen wird er verbreiten mit seinen unzeitigen Pflanzen, von denen er selbst durchaus noch nicht weiß und auch nicht wissen kann, ob es reine oder unreine sind, vielleicht gar voll tödlichen Giftes? Siehe, wieder also steht es mit uns. Der Same Asmael hat in uns erst kaum einige schwache Würzlein getrieben. Noch kennen wir weder das Blatt noch die Blüte und am allerwenigsten die Frucht. Und doch möchten wir uns schon gegenseitig belehren. O Sohn, bedenke, was da für eine Lehre herauskommen möchte. Daher lehre ein jeder, was er sieht und hört und irgend wahrnimmt, dass da oder dort etwas ist oder nicht ist. Und er hat da genug getan. Alles andere lasse er stehen bis zur Reifezeit, da Gott ihn dann schon berufen wird, so in seinem Herzen eine edle Frucht zur Reife gediehen ist, dieselbe auszuteilen an die Brüder. Und ist die Frucht unedel, so wird es auch Gott am besten wissen, wozu sie tauglich ist, denn von Gott aus sind alle Dinge gut. Und darum wollen auch wir vorher die Reife abwarten und dann erst reden. Amen. Ende dieses Kapitels.